Text 21. Antizionismus in der österreichischen Linken. Margit Reiter über Israelkritik nach der Shoah. Eine Sendung von Café Kritik. Am 23. Oktober hat in Wien die Veranstaltung Israel und die Linke stattgefunden, die von der Gruppe Café Kritik und der Basisgruppe Politikwissenschaft organisiert wurde. Margit Reiter, die vor kurzem die Studie Unter Antisemitismusverdacht, die österreichische Linke und Israel nach der Shoah veröffentlicht hat, hielt auf dieser Veranstaltung ein Referat über den Antizionismus der österreichischen Linken. Bei einem derartigen Thema wird häufig die Frage aufgeworfen, ob man über linken Antisemitismus überhaupt sprechen darf oder soll, wenn man weiß, dass die Rechte die Existenz solch eines Antisemitismus zur Entschuldigung und Verharmlosung der eigenen, mal impliziten, mal expliziten Vernichtungsdrohungen gegenüber Jüdinnen und Juden benutzt. Herbert Lackner beispielsweise hat diese Frage im Nachrichtenmagazin Profil vor einiger Zeit aufgeworfen. Er meint, die Wiener Zeithistorikerin Reiter begebe sich mit ihrer Veröffentlichung auf dünnes Eis, da der FPÖ-Generalsekretär Peter Sichrowski regelmäßig versuche, den Antisemitismus Jörg Haiders mit dem Hinweis auf die Existenz eines linken Antisemitismus zu behübschen. Auch Haider selbst hat in einem Gastkommentar für die regierungsnahe Tageszeitung Die Presse gemeint, niemand habe das Recht, ihn einen Antisemiten zu nennen und gleichzeitig zu den Aussagen des früheren SPÖ-Innenministers Kai Blecher, der heute Präsident der Gesellschaft für österreichisch-arabische Beziehungen ist und sich in jüngster Zeit durch verbale Angriffe auf Israel und den Zionismus hervorgetan hat, zu schweigen. Lackner weist damit auf ein reales Problem hin. Linke Kritik an der Linken ist nie davor gefeit, von der Rechten instrumentalisiert zu werden. Das kann aber nicht zum Vorwand genommen werden, diese Kritik zurückzuhalten. Linke Kritiker und Kritikerinnen können derartigen Instrumentalisierungen zumindest partiell vorbeugen. Zum einen dadurch, dass sie sich bei aller sachgemäßen Polemik in der Kritik am Antisemitismus in der Linken über die zwar nicht immer, aber doch in der Regel vorhandenen Differenzen zum Antisemitismus der Rechten bewusst bleiben. Zum anderen dadurch, dass die Gründe für den linken Antisemitismus in einer mangelnden Radikalität der linken Gesellschaftskritik ausgemacht werden. Vor allem Ersteres schafft Margit Reiter in ihrer Studie durchaus sehr gut, ebenso in ihrem Vortrag. Die Masche von Haider, Sichrowski und anderen, mit dem Hinweis auf antisemitische Tendenzen in der Linken den eigenen Antisemitismus zu entschuldigen, ist keineswegs neu. Reiter führt in ihrer Studie ähnliche Beispiele aus den 70er Jahren an, als etwa der Kolumnist Staberl in der Kronenzeitung die antizionistische Diktion linker Gruppierungen geißelte und in diesem Zusammenhang etwa von Faschisten in der SPÖ sprach. Dass es Reiter weder um eine simple Denunziation der Linken noch um eine Instrumentalisierung der Beschäftigung mit Antisemitismus in sich selbst als emanzipatorisch verstehenden Kreisen geht, wird in ihrer Arbeit mehr als deutlich. Sie skizziert das Verhältnis der österreichischen Linken zu Israel entlang der zentralen politischen Ereignisse im Nahen Osten. Von der Staatsgründung 1948 bis zum Golfkrieg und dem sogenannten Friedensprozess in den 90er Jahren werden die Veränderungen und Ambivalenzen in diesem Verhältnis vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs aufgezeigt. Auf der Veranstaltung Israel und die Linke gab Margit Reiter einen Überblick über das Verhältnis der österreichischen Linken zum israelischen Staat. Also wenn man das Verhältnis der österreichischen Linken zu Israel, wenn man darüber spricht, muss man vorausschicken, dass das natürlich nicht das Verhältnis war, sondern dass das kein einheitliches war, sondern dass es hier sehr unterschiedliche linke Positionen gab, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte teilweise auch verändert haben. Also nichts Statisches war, sondern wie viele politische Haltungen eben auch unter verschiedenen verschiedenen Entwicklungen unterworfen waren. Wenn ich einmal mit der SPÖ anfange, die als Regierungspartei, als fast durchgehende Regierungspartei natürlich in Österreich doch sehr wichtig war, so ist zu sagen, dass die SPÖ die Staatsgründung 1948, also noch kaum zur Kenntnis genommen hat, sondern sich erst so etwa in den 60er Jahren dann innerhalb der SPÖ eine eher pro-israelische Haltung herausentwickelt hat, ein pro-israelisches Engagement, das sehr stark begründet war in dem Interesse für scheinbar oder tatsächlich gelungene sozialistische Experimente wie die Kibbutzim oder eben die israelische Gewerkschaft, die Histadrut. Also es kam da sowohl von Einzelpersonen, aber auch im Rahmen der österreichischen Gewerkschaftsbundes zu zahlreichen Kontakten mit Israel. Und das ist eine Linie, die sich auch in den nächsten Jahrzehnten dann eigentlich noch kontinuierlich fortsetzen sollte. Also sollte man immer auch im Hintergrund haben, dass es, auch wenn es später dann sehr anti-israelische Haltungen in der SPÖ gibt, auch diese Linie doch immer parallel, wenn auch immer zusehends marginalisiert, vorhanden war. 1967 ist Israel wie überall sonst auch in Österreich und auch innerhalb der österreichischen Linken dann überhaupt erst einmal stärker wahrgenommen worden, wo man den unerwarteten Sieg des kleinen David gegen den großen arabischen Goliath, wie es damals gesehen wurde, eben mit großer Begeisterung wahrgenommen hat, eine Begeisterung, die sehr oft auch dann in eine wahre Israel-Euphorie umgeschlagen ist, wo sehr idealisierte Israel-Bilder auch kursierten, die nicht selten dem antisemitischen, bisher bestehenden antisemitischen Judenbild eigentlich oft sehr diametral entgegengesetzt waren. Also dass man statt der Kopfmenschen, jüdischen Kopfmenschen gesehen hat, das sind Bauern, die die Wüste zum Blühen gebracht haben, Soldaten, die kämpfen können und so weiter und so fort. Im Laufe der 70er Jahre entwickelte sich dann im Umfeld der SPÖ eine zunehmende Sensibilität für die politischen Anliegen der Palästinenserinnen und die dann natürlich infolgedessen mit einer verstärkten Kritik an der israelischen Regierungspolitik einherging. Und hier in Österreich, und das ist etwas Spezifisches, spielt sicher der damalige sozialistische Bundeskanzler Bruno Kreisky eine wesentliche Rolle, der durch sein sehr frühes Interesse für den Nahostkonflikt und das Palästinenserproblem doch in Österreich eine sehr meinungsbildende Funktion, eine Vorreiterfunktion in dieser Frage ausgeübt hat. Seine prononcierte Nahostpolitik, also die pro-palästinensisch war, wo er auch versucht hat, später auch die BLO, also international salonfähig zu machen und parallel dazu seine sehr heftigen verbalen Attacken auf Israel. Also die wurden nicht nur in der SPÖ, sondern auch von einem breiteren linken Umfeld eigentlich weitgehend akzeptiert, mitgetragen und wenn nötig auch verteidigt. Ich möchte hier gar nicht eingehen auf diese spezifische Situation von Bruno Kreisky, auch seine jüdische Herkunft und seine spezielle Funktion, auch seine erinnerungspolitische Funktion, dass er auch durch seine Haltung durchaus auch antisemitische Ressentiments kanalisieren konnte, ein Ventil geben konnte und zum Teil eben auch als Entlastungsgrund verwendet werden konnte. Jedenfalls ist es so, dass unter dem Einfluss von Bruno Kreisky innerhalb der SPÖ zusehends eine Imageverschlechterung Israels einherging, die spätestens 1977 nach dem Machtantritt von Begin also sich absolut verfestigt hat und während der Libanon-Invasion von 1982 wahrscheinlich, denke ich, so ihren Höhepunkt erreichte. Und ich denke, dass diese Haltung, diese israelkritische Haltung in der SPÖ, soweit sie sich dazu überhaupt noch äußert, weitgehend eigentlich schon noch nach wie vor vertreten wird, wenn auch etwas abgeschwächt, nicht mehr so emotional. Ich erinnere nur an die gar noch so lang entfernten Aussagen von Karl Blecher, der ja als der Ein-Kreisky-Mann galt, jetzt Präsident der österreichisch-arabischen Gesellschaft ist und da eben mit seinen israel-kritischen Äußerungen sehr auf Kritik gestoßen ist. Während die SPÖ also immer, wie gesagt, auch eine israelfreundliche Linie hatte, kann man das von der KPÖ in so einem Fall nicht sagen. Also die kann man eher durchgehend als israelkritisch bis hin zu israelfeindlich bezeichnen. Wenn auch, und das ist mir schon auch wichtig, nicht in der Eindeutigkeit, wie es vielfach getan wurde oder jetzt vielleicht auch noch gesehen wird. Es ist nämlich so, dass die KPÖ 1948, also bei der Gründung des Staates Israel, als einzige politische Kraft hier in Österreich explizit für die Staatsgründung war. Allerdings ist das zurückzuführen, sicher in erster Linie, dass sie sich damit an die Haltung der Sowjetunion angelehnt hat, die aus unterschiedlichen Gründen, die ich jetzt hier gar nicht ausführen kann, eben auch die Gründung des Staates eben unterstützt hat. Dass pro-israelische Haltung nicht viel mehr war als ein pro-zionistisches Zwischenspiel, wie es oft genannt wird, zeigte sich dann allerdings sehr bald in den frühen 50er Jahren, wo so vor dem Hintergrund der eindeutig antisemitisch gefärbten Kampagnen sich auch das Verhältnis der Sowjetunion zu Israel verschlechterte und da die KPÖ diese Linie dann auch mitgetragen hat. Und mehr oder weniger 1967 kann man sagen, war die KPÖ schon eindeutig israelkritisch, wenn auch noch teilweise doch etwas differenziert. Es gab auch innerparteilich durchaus Diskussionen, die wenig nach außen gedrungen sind, wo man sich so um eine Position auch raufte und letztendlich aber hat sich doch die andere israelische oder sehr israelkritische Haltung durchgesetzt und der Antizionismus wurde mehr oder weniger ein fixer Bestandteil des politischen Instrumentariums und der politischen Programmatik der KPÖ. Zum Hauptträger einer radikalen Israelkritik wurden in erster Linie natürlich die vielen linken Gruppierungen der 70er Jahre, was allgemein so als neue Linke zum Teil firmiert, wo es vielfältige linke Gruppierungen gab, maoistischer, trotzkistischer und so weiter Strömungen, die sich trotz ihrer Unterschiedlichkeit doch in einem fanden, nämlich in ihrer Solidarität mit den Palästinenserinnen und in ihrem Kampf für die palästinensische Sache, wie es damals die Diktion war. Wozu zu sagen ist, dass bis 67 ungefähr die Palästinenser als solches kaum ein Thema waren. Also es zeigt sich auch, dass bis dahin in etwa immer nur von einem Palästina-Problem gesprochen wurde. Ab 67 und Folgejahre wird es dann auch zu einem Palästinenser-Problem, wo die Flüchtlingsproblematik und so weiter verstärkt auch von den Linken überhaupt erst wahrgenommen wird. Der eben seit 67 zunehmend ins Blickfeld gerückte Nahostkonflikt wurde von den Linken in erster Linie natürlich in das Imperialismus-Schema eingeordnet, wobei die Fronten in ihrem manichäischen Weltbild sehr klar gezogen worden waren. Also auf der einen Seite stand der Imperialismus mit den USA, US-Imperialismus und Israel, Handlanger Israel, wie es hieß, auf der anderen Seite der Anti-Imperialismus, die Palästinenserinnen oder wie es auch wahlweise hieß, die arabischen Massen. Und es war natürlich ganz klar, wo die sich als anti-imperialistisch definierende Linke auch auf wessen Seite sie sich stellte natürlich, und das war wirklich damals kaum eine Frage auf Seite der Palästinenser, Palästinenserinnen. Diese klare Positionierung ist natürlich einerseits aufgrund der damaligen weltpolitischen Ost-West-Konstellation und aber auch aufgrund ihres politischen Selbstverständnisses, wo ja Anti-Amerikanismus, Anti-Imperialismus, Solidarität mit nationalen Befreiungsbewegungen und Dritte Welt, also ganz selbstverständlich waren. Also vor diesem Hintergrund ist es natürlich naheliegend und auch ideologisch begründet und erklärbar. Es ist also nicht die Tatsache, dass die Linke pro-palästinensisch und anti-israelisch war. Nicht das ist das wirkliche Problem, dass Israel kritisiert wurde, sondern die Frage ist auch, wie Israel kritisiert wurde. Und da hat es dann eben in den Folgejahren durchaus auch sehr problematische Formen gegeben. Diese logische Kehrseite, ich habe schon angedeutet, die logische Kehrseite der Palästina-Solidarität war dann der Antizionismus. Also es war meistens gedacht, Israel-Kritik mit dem Etikett immer des Antizionismus versehen, der eben zum integralen Bestandteil linker Ideologie der 70er Jahre wurde. Hier möchte ich allerdings schon auch noch relativierend einfügen, dass man sich das auch, dass man das auch keinesfalls überbewerten darf, da die radikale Linke in Österreich wirklich äußerst marginal war. Also ich habe darüber auch gearbeitet. Es sind zum Teil wirklich sehr kleine Gruppierungen, Einzelpersonen. Es hat sicher nicht das Gewicht gehabt, wie es zum Beispiel vergleichsweise in der deutschen Linken der Fall war. Also diese Größenordnungen, denke ich, muss man schon auch immer mitdenken und auch nicht überzubewerten. Auf jeden Fall, was mir auch wichtig ist, dass die antizionistischen Ausprägungen sehr unterschiedlich waren, sehr mannigfaltig waren. Also je auch nach Positionen, die ich jetzt auch nicht im Detail dann hier zumindest noch nicht ausführen will. Also es gibt eine Bandbreite von relativ gemäßigten Positionen, also wo man doch noch so die Lösung des Konflikts im Auge hatte, wo man auch die israelische Seite noch differenziert wahrgenommen hat, bis hin zu sehr radikalen Positionen, antizionistischen Positionen, wo wirklich ein starker Hang zur Pauschalisierung, zur Einseitigkeit und zum Verbalradikalismus herrschte, der die Konsequenzen sehr selten nicht mitgedacht hat. Thank you. In ihrem Buch führt Reiter genauer aus, inwiefern sie die linke Diskussion über Antizionismus und Antisemitismus in die spezifische österreichische Nachkriegsgeschichte eingebettet sieht. Sie schreibt: Antizionismus war ursprünglich eine ideologisch fundierte politische Position der traditionellen Linken, hat aber nach der Shoah und nach der Staatsgründung Israels, ebenso wie der Zionismus, einen entscheidenden Bedeutungswandel erfahren. Die antizionistische Linke hat diesem Bedeutungswandel allerdings kaum Rechnung getragen. Gleichzeitig ist auch festzuhalten, dass sich Linkssein und Antisemitismus keineswegs a priori ausschließen. Zum einen hat auch die Linke trotz ihres antifaschistischen Selbstanspruchs antisemitische Traditionen bzw. einen überaus ambivalenten Zugang zum Antisemitismus aufzuweisen, die auch nach 1945 nachwirken konnten. Zum anderen sind auch die österreichischen Linken Sozialisationsprodukte der spezifischen österreichischen nachfaschistischen Gesellschaft und keineswegs frei von tradierten antisemitischen Ressentiments, die unter anderem über den Umweg Israel, zum Beispiel in Form eines radikalen Antizionismus, frei werden konnten. Ausgehend davon, dass Auschwitz eine einschneidende Zäsur im Antisemitismusdiskurs darstellt, müssen die in Antisemitismusnähe gerückten problematischen Ausprägungen linker antizionistischer Argumentationen vor allem als eine Form des nachfaschistischen Antisemitismus verstanden werden. Das heißt, es handelt sich nicht nur um einen Antisemitismus ohne Juden, sondern auch um einen Antisemitismus ohne Antisemiten. Dieser an sich paradoxe Zustand wird bei den Linken insofern um eine Dimension erweitert, als dass bei ihnen das Antisemitismusverbot nicht nur ein von oben verordnetes, sondern ein selbst auferlegtes, stark internalisiertes Verbot darstellt. Das heißt, sie wollen ganz bewusst anti-antisemitisch sein. Aufgrund der daraus resultierenden Selbstzensur und Tabuisierung, aber auch aufgrund des stark ideologisierten Sprach- und Argumentationsinstrumentariums sind möglicherweise vorhandene antisemitische Reststrukturen bei den Linken für die Antisemitismusforschung überaus schwer fassbar, aber nichtsdestotrotz vorhanden. Zur Einordnung des Phänomens Antizionismus in den allgemeinen antisemitischen Diskurs nach Auschwitz hat es sich als zielführend erwiesen, das Verhältnis der Linken zu Israel nicht isoliert zu betrachten, sondern eine Rückbindung an den österreichischen erinnerungspolitischen Kontext und den Umgang der Linken mit dem Nationalsozialismus und Antisemitismus vorzunehmen. Die Existenz des jüdischen Staates Israel hat sich auf unterschiedliche Weise auf die Erscheinungsform und Funktion des Antisemitismus und den Umgang mit der jüngsten Geschichte ausgewirkt. Israel wird nicht nur als normaler Staat unter vielen wahrgenommen, sondern der Blick auf Israel erfolgt, zumindest was die Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus betrifft, bewusst oder unbewusst durch den Filter der NS-Vergangenheit. In ihrem Vortrag führt Reiter weiter aus: Israel galt also nun in diesem Konstrukt als absolutes Feindbild, dass man nur ein paar Zitate, um die Diktion auch noch einmal zu vergegenwärtigen, als aggressive Bastion des Imperialismus im Nahen Osten titulierte oder als Polizist des Imperialismus oder als Bluthund des Imperialismus. Das sind alles Zitate eines von MLS, eines aus dem von dem Arbeiterkampf und so weiter und so fort. Also es kann alles nachgewiesen werden. Israel firmierte als künstliches Gebilde, das man nur mehr als monolithischen Block wahrnahm und eben nicht als differenzierte Gesellschaft, auch mit unterschiedlichen politischen Positionen, die es natürlich in Israel damals auch noch gab. Und auffallend ist auch, dass immer weniger die israelische Politik als solches im Zentrum der Kritik stand, sondern man immer mehr auch den Zionismus als solches, den Zionismus als historisches Phänomen von seinen historischen Wurzeln her, von seinen Wesen her kritisiert hat und diesen Zionismus als reaktionär, als kolonialistisch und schließlich auch als rassistisch angesehen hat und verurteilt hat. Und zur Legitimation dieser Bezeichnung des Rassismus gegenüber Israels wurde dann meistens die umstrittene UNO-Resolution von 1975 herangezogen, wo der Rinderzionismus eben als eine Form des Rassismus verurteilt wurde, die vor etlichen Jahren auch wieder aufgehoben worden ist. Nur zwei Aspekte, die dann später sehr oft so in den Kern der Kritik gekommen sind. Also der Vorwurf, dass die antizionistische Linke sich mit ihrer bedingungslosen Solidarisierung, wie es immer hieß, bedingungslose Solidarität mit den arabischen Forderungen, dass sie damit die angedrohte Vernichtung Israels mittragen würden oder diese zumindest bewusst in Kauf nehmen würden. Wenn man sich das so anschaut, auch hier gibt es wieder unterschiedliche Haltungen der Linken, der antizionistischen Linken, aber vielfach war die Haltung zu den Vernichtungsdrohungen doch sehr unkritisch bis indifferent. Also meistens war es so, dass man sich zwar sehr wohl davon distanzierte, letztendlich aber dann wieder Aussagen traf, die nichts anderes eigentlich bedeuteten, als dass man dafür wäre. Also man wandte sich zum Beispiel sehr wohl gegen Aussagen von den damaligen reaktionären PLO-Führer Shukeri, der die Juden ins Meer treiben wollte. Man befürwortete aber Aussagen von als progressiv angesehenen palästinensischen Gruppen, wie zum Beispiel eine Aussage von George Habash von der Befreiungsfront, der die Zerstörung Israels als das Ziel unseres Kampfes definierte. Also das wurde dann nicht, dagegen trat man nicht auf. Und hier ist dann auch natürlich die Frage der Existenzberechtigung Israels, des Staates Israels angesprochen. Auch hier sieht man diese etwas indifferente, oft nicht wirklich ausformulierte Haltung, wo meistens den Aussagen eine Aussage vorangestellt wird, ein prinzipielles Bekenntnis zu Israel. Dieses prinzipielle Bekenntnis zu Israel wurde sehr oft aber dann teilweise wieder zurückgenommen, indem man dann für Entzionisierung eintrat, dies nicht genau ausformulierte, was das sein könnte, oder auch andere maximalistische Parolen vertrat, die letztendlich dann oft auf die Zerstörung Israels eigentlich hingeführt hatten. Und es gibt auch hier etliche Zitate, ich will das jetzt gar nicht anführen, wo man schon Sätze findet wie: erst wenn dieser rassistische Verbrecherstaat beseitigt ist, kann es ein friedliches, gerechtes Zusammenleben zwischen Arabern und Juden und so weiter geben. Also in dieser Indifferenz bewegen sich diese Aussagen meistens. zur weiteren Entwicklung, also der Höhepunkt der antizionistischen Engagements war sicher in der ersten Hälfte der 70er Jahre erreicht. Nach dem Oktoberkrieg und in der zweiten Hälfte der 70er Jahre etablierte sich dann dieser Antizionismus weit über diese engen radikalen Gruppierungen hinaus. Also wurde einfach gesellschaftsfähiger, würde ich sagen, wenn auch natürlich in abgeschwächter Form und nicht in dieser Radikalität. Eine wichtige Rolle dabei, ich habe schon darauf hingewiesen, hat sicher Bruno Kreisky gespielt. Und hier muss man schon sehen, dass in Österreich ganz eine andere Konstellation war wie vergleichsweise in Deutschland. In Deutschland war es ja so, dass es eine unheimliche Polarisierung gab zwischen dem Staat und der radikalen Linken. Sie müssen sich auch im Hintergrund natürlich die ganzen RAF-Geschichten denken, die Zuspitzungen, Radikalisierungen. Solche Polarisierungen dieser Form hat es nicht gegeben. Vielmehr war Bruno Kreisky selbst angegriffen von Seiten Israels und von anderen Seiten, dass er zu weit gehe und auch im Kreuzfeuer der Kritik stand. Also diese Polarisierung in dem Sinn gab es nicht. Und die Haltung der radikalen antizionistischen Linken zu Kreisky war auch dementsprechend, sagen wir, ambivalent. Also einerseits wurde ihm permanent vorgeworfen, dass er zu gemäßigt sei und auf den Rücken der Palästinenser die friedliche Lösung da irgendwo und dass das nur eine halbe Lösung sei. Andererseits hat man sich doch auch immer wieder auf ihn bezogen und hatte dadurch auch eine Art Legitimierung der eigenen Position bekommen. Also ich habe schon gesagt, der Höhepunkt dann der Israel-Kritik war dann zweifellos die Libanon-Invasion von 1982, wo ja auch weltweit und auch weit über die linken Kreise hinaus Israel wirklich absolut ins Kreuzfeuer der Kritik gekommen ist. Hier möchte ich nur einen Aspekt herausheben, ohne näher darauf einzugehen, der hier so sichtbar wurde und der schon was spezifisch österreichisches, spezifisch deutsches ist. Hier wurde die Verlängerung der NS, also diese Verlängerung von Geschichte, wie das genannt wird, also dieses Nachwirken, dieses Weiterwirken des Nationalsozialismus in diesen Konflikt so ganz offensichtlich. Also hier wurden immer wieder Bezüge hergestellt zum Nationalsozialismus, also dies auch in Israel, wo Begin sehr oft diese Arafat ist Hitler und so weiter, also diese Bilder entworfen hat, aber eben auch, das ist ganz stark in Deutschland passiert und in wie immer kleinerer, marginalerer Form in Österreich, wo man eben die Vorgehensweise von Israel permanent mit dem Holocaust, mit der Endlösung, mit Konzentrationslagern, also mit diesen Begrifflichkeiten verglichen hat und diese immer wieder eingebracht hat. Die Volksstimme schreibt, dass die israelische Armee mit der Hitler-Wehrmacht zu vergleichen wäre und dass man Parallelen zwischen dem israelischen Vorgehen und den NS-Verbrechen in Osteuropa herstellen könnte. Und im Extrablatt war die Rede von einer Endlösung der Palästina-Frage und so weiter. Also diese Terminologie war hier ganz stark da und die war sicher auch da, um diesem schrecklichen Geschehen im Libanon, in Beirut, auch eine Dramatik zu verleihen. Also das war schon auch etwas sehr Übliches für die Linke allgemein. Es ist aber trotzdem so, dass diese Vergleiche doch auch sehr problematisch sind, weil sie sehr oft zu Gleichsetzungen gerieten. Also die Juden sind gleich wie die Nazis oder später auch, die sind sogar schlimmer als die Nazis. Und nicht selten kam es dann auch so wurde so ein Entsetzen zum Ausdruck gebracht, dass gerade die Juden, die so viel gelitten haben, jetzt das Gleiche machen wie damals die Nazis, dass das eben so schrecklich sei. Das war ein ganz fixer Topos anti-israelischer Argumentationen. Und dieser Art, finde ich, den liegt schon eine relativ verquere Logik auch zugrunde, eine recht perfide, wo so Auschwitz quasi als Läuterungsanstalt für die Juden, also aus der sie dann als bessere Menschen hervorgehen hätten sollen und es eben nicht mehr tun. Also diese Vergleiche, denke ich, die dienten, und das scheint mir oft ein wichtigerer Aspekt zu sein als dieser Antisemitismusvorwurf, die dienten doch sehr oft auch den jungen Linken, auch der zweiten Generation, eher auch zu einer Entlastung und aus einem Wunsch der historischen Verantwortung zu entkommen. Musik. Bei dem Bemühen, Gründe für die Existenz eines antisemitisch eingefärbten Antizionismus in der Linken anzugeben, geht Reiter sowohl in ihrem Buch als auch in ihrem Vortrag kaum auf den Zusammenhang zwischen linkem Antisemitismus und den vorherrschenden linken Vorstellungen von Nation, Kapital und Staat ein, stellt aber sehr wohl eine Verbindung zwischen den Mengen linker Faschismustheorien und antisemitischen und antizionistischen Vorstellungen her. Sie schreibt, gleichzeitig vertrat die österreichische Linke eine der linken Tradition entnommene marxistisch-ökonomistische Faschismusanalyse, wonach der Nationalsozialismus unter dem allgemeinen Überbegriff Faschismus subsumiert und somit seiner spezifischen Eigenheit beraubt wurde. Konsequenz dieses in der Linken weit verbreiteten theoretischen Zugangs war die Vernachlässigung des rassistischen Antisemitismus und der Judenvernichtung als wesentlichen Bestandteil des Nationalsozialismus. Die daraus resultierenden Widersprüchlichkeiten und Unzulänglichkeiten haben sich auch auf das Verhältnis der Linken zu Israel ausgewirkt, etwa in Form der Nichtbeachtung der spezifischen, sich aus der jüngsten Geschichte ergebenden historischen Zusammenhänge auf den Nahostkonflikt und der Ablehnung einer wie immer gearteten Sonderrolle Israels. Auch die zur Gleichsetzung geratenden unhistorischen Vergleiche von Zionismus und Faschismus bzw. Nationalsozialismus sind nicht nur mit historischer Unkenntnis und politischer Plakativität, sondern auch mit den aufgezeigten Defiziten linker Faschismusanalysen zu erklären. Abgesehen von der Wirksamkeit dieser linken Traditionsstränge stand die österreichische Linke auch in einer spezifisch österreichischen Tradition des Umgangs mit dem Nationalsozialismus, der sich bekanntlich durch selektive Wahrnehmung, Ausblendungen und Unsensibilität auszeichnet. Trotz ihres antifaschistischen Selbstverständnisses hat die österreichische Linke die Externalisierung des Nationalsozialismus und die offizielle Opferthese lange mitgetragen oder zumindest stillschweigend akzeptiert. Erst in letzter Zeit hat diesbezüglich eine Sensibilisierung eingesetzt. Der Nationalsozialismus wurde als ein außerhalb der eigenen Identität und Geschichte stehendes Phänomen gewertet, das heißt letztendlich externalisiert. Während die traditionelle Linke diese Haltung von ihren antifaschistischen Aktivitäten im Widerstand und ihrem eigenen Opferstatus während des Nationalsozialismus ableitete, pflegten die meist der nächsten Generation angehörenden neuen Linken gerne auf ihren Status als Nachgeborene zu verweisen. In dieser Hinsicht befand sich die österreichische Linke, wenn auch mit unterschiedlichen Abstufungen, stärker in Übereinstimmung mit dem allgemeinen erinnerungspolitischen Konsens in Österreich und sie wirkte weniger als politisches Korrektiv, als es ihrem politischen Selbstverständnis entsprechen mochte. Soweit Margit Reiter in ihrem Buch. In ihrem Referat führt sie weiter aus. Nur noch abschließend, also die letzte Phase, kann man sagen, also mit der Libanon-Invasion kam es dann auch spätestens hier in Österreich auch so zu vereinzelten, also zuerst stark und später immer wieder vereinzelten Diskussionen, also Antisemitismus-Diskussionen, die Sie sicher auch alle kennen, die Argumentationen von den einerseits dem Vorwurf, Antizionismus ist nichts anderes letztendlich als eine neue Art des Antizionismus, ist nichts anderes als eine neue Art des Antisemitismus. Die Linken wiederum, die das dann in pauschaler Abwehr von sich weisen und das überhaupt nicht akzeptieren können. Also dieser pauschale Vorwurf, Abwehrmuster, die haben sich durch sämtliche Israel-Diskussionen auch immer durchgezogen. Jedenfalls haben diese Diskussionen hier in Österreich, also in Deutschland, doch sehr stark zu einem Reflexionsprozess geführt in Teilen der Linken. In Österreich sieht man diesen Reflexionsprozess, konnte ich so in meiner Arbeit ansatzweise feststellen, also wo man das bisherige Engagement doch einmal selbstkritisch hinterfragt hat und vor allem auch nach den möglichen Konsequenzen gefragt hat, was das heißen hätte können. Also ich denke da Nur es gibt ein Buch von der Ingrid Strobel, die doch eine sehr engagierte Antizionistin war, die das sehr selbstkritisch reflektiert hat, was sie da eigentlich gemacht hat. Auch im Umfeld des Weg und Ziel habe ich gesehen, dass es solche Diskussionen gibt. Gleichzeitig besteht nichtsdestotrotz ein ungebrochener, radikaler Antizionismus fort, zum Teil mit neuen Akteuren, jüngeren, zum Teil mit denselben Akteuren. Auffallend ist, sehr ähnliche Diktion, ähnliche Argumentationsmuster, ganz aus diesen 70er Jahren. Ich möchte nur auch schließen mit einer Einschätzung, die ich am Ende meines Buches getroffen habe. Ich habe das 98 in etwa abgeschlossen, 98, 99, wo ich so konstatiert habe, ein allgemeines Abflauen des Interesses, ein Nachlassen des Engagements, ein Nachlassen der Emotionalität, aber gleichzeitig doch auch immer für mich so in den Raum gestellt, es ist dieses Interesse, dieses Engagement ist eigentlich jederzeit wieder aktivierbar. Das, was wir jetzt gerade in diesen letzten Monaten und in den letzten Wochen auch an Diskussionen haben, ist letztendlich auch ein Beweis dafür. Das Buch von Margit Reiter ist im Studienverlag erschienen. Eine Rezension des Buches findet sich in der Nummer 5/2001 von Kontext 21 und ist demnächst auch in der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar. Die Gruppe Café Kritik ist über die E-Mail-Adresse café.kritik@gmx.net erreichbar, wobei Café ohne Akzent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Musik: Ausschnitte aus Alban Bergs Streichquartett Opus 3. Gestaltung der Sendung: Stefan Griegert. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.